haben die Fahne heute in einem unvergleichlichen Zug durch München getragen. Sie haben die in der Feldherrnhalle aufgebahrten Särge der toten Kameraden auf die Lafetten gehoben. Sie betten sie nun hier unter freiem deutschen Himmel zur ewigen Wache. Denn unter freiem deutschen Himmel werden die toten Helden in den Steinsarkophagen vor den Führerhäusern ruhen.